ist für immer und alles ohne Garantie. Die Farbe in deinem Kinderzimmer und abends der Kerzenschimmer und die Sonne morgen früh. Du sitzt im Zaubergarten, Freunde, die auf dich warten, als hätte man für immer Zeit. Kannst nicht mehr halten. Nicht fest, nimm die Momente, die man dir lässt. Kannst nicht mehr.